Erschreckt ein bisschen. Nee, eigentlich nicht. Also, das war ja rhetorisch. Fang bloß nicht an aufzuzählen jetzt. Zählen? Ich kann nur bis drei.